und du sagst, mein Lächeln ist für dich die schönste Sinfonie. Unsere Liebe weitergeht, was für uns in den Sternen steht. Dann sage ich zu mir, wir sind schon längst am Ziel. Für uns zählt nur das Wir, es geht um mehr als nur ein Spiel. Ich genieße jeden Tag mit dir, alles was du Volksmusik und volkstümliche Schlager den ganzen Tag. Radio Heimatmelodie.